unserem Film. Trotz jahrelangen Widerstand mit Migrantenreich gefüllt. Die Medien lügen jeden Tag, sie kaufen uns was vor. Die Politik scheißt auf uns und öffnet vor das Tor. Ist Emigration das Ende jeder Nation? Ist Emigration das Ende jeder Nation? Ist Emigration das Ende jeder Nation? Ist Emigration das Ende jeder Nation? Der Wunsch dann wird wohl bis zum Ende aller Tage. Doch mich fragt hier niemand, wie lange ich das ertrage. Irgendwann wird es sich ändern, ich stehe auf zum Ende. Alles wird sich ändern und alles hat ein Ende. Ist Emigration das Ende jeder Nation? Ist Emigration das Ende jeder Nation? Ist Emigration das Ende jeder Nation? Ist Emigration das Ende jeder Nation? Und schon gar nicht mehr verkriechen, wir finden uns bestimmt. Dann ist es schon zu spät, alles ist vorbei. Hätt ihr uns früher überlegt, auf euer Tunnel handelt das Richtige sein. Ist Emigration das Ende jeder Nation? Ist Emigration das Ende jeder Nation? Ist Emigration das Ende jeder Nation? Ist Emigration das Ende jeder Nation?